Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Eigentlich nehme ich diesen Podcast, also mein Name ist Oliver Gassner, fangen wir mal damit an, damit ihr nicht irritiert seid. Es kommt schon wieder ein Literaturschnipsel statt irgendwas anderem. Eigentlich habe ich das jetzt am selben Tag aufgenommen wie den von Walle Seier, werde es aber ein oder zwei Tage später online stellen, damit ihr nicht total irritiert seid und sofort den Podcast abbestellt. Wir haben heute den Hajo Fikus zu Gast, der uns einen Text aus dem Mauerläufer 8 liest. Und weil ich beim Walle Seier vergessen habe, die Werbeeinblendung zu machen, machen wir es wie bei YouTube auch. Die Werbung kommt gleich am Anfang. Und zwar, das ist das literarische Jahresheft Mauerläufer. Dieses Heft gibt es für 15 Euro. Das ist die Nummer 8. Die Nummer 8 gibt es für 15 Euro plus Versand bei Bestellung at mauerläufer.org. Und da könnt ihr auch andere Hefte bestellen, welche Hefte es gibt und was für Themen die haben, seht ihr überraschenderweise auch bei mauerläufer.org. Und dann haben wir das mit der Werbung schon mal erledigt und springen direkt in den Text von Hajo Fikus aus dem Heft 8. Und der heißt Unterwegs weiter, immer weiter. Bitte, Hajo. Gut. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe endgültig genug. Die Füße tun mir weh, die erfrorenen Zehen altern vor sich hin. Jeder Knochen in meinem ausgemergelten Körper schmerzt. Jeder Schritt ist eine einzige Qual. Am liebsten würde ich mich in den Schnee setzen und nie wieder aufstehen. Schluss jetzt. Und dennoch trotte ich weiter hinter den beiden anderen dreien, immer weiter wie seit ewigen Zeiten schon. Früher hatten wir Kamele, längst sind sie an Altersschwäche gestorben. Diener hatten wir, längst sind sie davongelaufen. Von königlicher Abkunft sind wir immerhin. Sapientes nannte man uns sogar einmal. Nichts ist mehr übrig vom früheren Glanz. Heute sind wir froh, wenn man uns nur für harmlose Idioten hält und nicht für gefährliche Irre. Dutzende Male sind wir schon unter die Räuber gefallen, hunderte Male wurden wir als unerwünschte Fremdlinge des Landes verwiesen, unzählige Male verprügelt und von Hunden zerbissen. Aber immer ging es weiter, immer musste es weitergehen. Seit mehr als 2000 Jahren sind wir jetzt unterwegs, drei zerlumpte alte Männer, verkommene Penner, verdreckte Kloschars. Immer schon ging Balthasar voran. Immer folgte er irgendeinem Stern, der uns angeblich leitete. Und immer wieder gelang es ihm, uns davon zu überzeugen, dass hinter der nächsten Weggabelung, hinter dem nächsten Hügel, dem nächsten Gebirge, der nächsten Wüste, Ah, jetzt haben wir einen Abbruch aus irgendeinem Grund. Bist du noch da? Dein Audio ist weg. Es kann nicht sein, dass es es gar nicht merkt. Ah, jetzt kommt er zurück. So, es hat abgebrochen also Moment. Moment, wir fangen an mit dem Satz. Immer wieder gelang es ihm. Oder nimm den Balthasar-Satz. Also immer schon ging Balthasar voran. Du warst ganz kurz weg. voran. Immer folgte er irgendeinem Stern, der uns angeblich leitete, und immer wieder gelang es ihm, uns davon zu überzeugen, dass hinter der nächsten Weggabelung, hinter dem nächsten Hügel, dem nächsten Gebirge, der nächsten Wüste oder dem nächsten Ozean, dass da endlich unser Ziel läge. Längst aber ist es mir völlig gleichgültig geworden, welchen Gestirn wir nachlaufen. Schon lange habe ich nicht mehr zum Himmel aufgesehen. Am meisten ekeln mich Balthasars Sinnsprüche. Wenn man ihn nämlich fragt, schon lange habe ich es allerdings aufgegeben, wie lange denn unsere Wanderung noch dauere, wann das Ziel denn endlich erreicht wäre, dann kommt unweigerlich einer seiner weise klingenden Sentenzen. Zum Beispiel sagt er dann, beklage dich nicht über den Weg, du selbst bist der Weg. Oder wenn du einmal wirklich aufbrechen wirst, dann bist du auch schon angekommen. schöne, rätselhafte Sätze. Früher glaubte ich noch daran, dass sie irgendetwas bedeuteten, etwas Unerklärliches, irgendeine abgrundtiefe Wahrheit in ihnen verborgen sei. Inzwischen weiß ich, dass alle diese Sprüche reiner Unsinn sind. Die Blätter, auf denen ich sie früher notiert habe, sind längst verloren und weggeworfen. Balthasars neuester Wahn ist es, wenn ich sein wirres Gefasel richtig verstanden habe, dem Gestirn, das keiner mehr außer ihm sieht, hinaus in den Weltraum zu folgen. Sirius, Sirius, höre ich ihn manchmal vor sich hin murmeln. Aber wie sollte es ausgerechnet uns drei Vogelscheuchen gelingen, den Erdboden zu verlassen und in Richtung Universum aufzubrechen? Wir waren ja noch nicht einmal fähig, die Tickets für die New Yorker Untergrundbahn zu bezahlen und mussten dafür mehrere Tage in Haft verbringen, bevor wir nach Mexiko abgeschoben wurden. Balthasars nach oben deutende Hand ist mir inzwischen so verhasst, dass ich sie ihm am liebsten abhauen würde. Aber natürlich ist auch sein fröhlicher Optimismus, sein Glaube an unser erfolgreiches Ankommen am Ziel inzwischen nur noch eine aufgesetzte Pose, die er nicht aufgeben kann, weil wir sonst sofort zu Staub zerfahren würden. Was aber im Übrigen, wie ich mir mehr glaube, das Beste wäre, das uns noch geschehen könnte. Zwischen Balthasar und mir geht Kaspar. Immer geht er als Zweiter. Seit 2000 Jahren spricht er kaum jemals ein Wort. Seit 2000 Jahren werde ich nicht schlau aus ihm. Seine schwarze Haut scheint seine Emotionen zu verschlucken. Auch er hasst unseren Führer Balthasar. Aber er hasst ihn, wenn ich das recht sehe, immer auch mit einem Hauch von Ironie. Er macht sich innerlich lustig über ihn, macht sich lustig über unser merkwürdiges Trio, über den Irrsinn unserer endlosen Wanderschaft. Vielleicht täusche ich mich allerdings auch. Und er trottet einfach nur stumpf vor sich hin, ohne überhaupt noch irgendetwas zu denken oder zu fühlen. Als Dunkelhäutiger war er immer schon ein noch beliebteres Objekt von Beleidigungen und Misshandlungen als wir anderen beiden. Klaglos, fast stoisch ließ er alles über sich ergehen, jammerte nicht wie ich, belog sich aber auch nicht selbst wie Balthasar. Nun ja, nach 2000 Jahren sind wir ohnehin kaum noch voneinander zu unterscheiden. Hunderte Male hat uns die Sonne verbrannt, hunderte Male haben uns die Stürme die Haut gekerbt, die inzwischen bei allen dreien so aussieht, als läge sie unter einer uralten, nicht mehr abwaschbaren Staubschicht über alt gewordenen Elefanten. Jede Kindergruppe, die am Jahresanfang herumzieht, um wohltätige Spenden einzusammeln, verkörpert uns glaubwürdiger als wir uns selbst. Längst habe ich vergessen, was eigentlich unser Ziel war, als wir damals aufbrachen. Und ich glaube, auch die anderen beiden tun denn noch so, als wüssten sie es noch. Balthasar faselt manchmal etwas von einer Krippe, aber die haben wir vor 2000 Jahren schon nicht gefunden. Wie sollte sie immer noch auf unseren Besuch warten? Und wenn doch etwas Wahres an der Legende sein sollte, die Geschenke, die wir bei unserem Aufbruch eingepackt hatten, sind längst verloren, geraubt, kurz vorm Verdursten eingetauscht gegen ein Becher Wasser. Und natürlich hat man jemals von Mächtigen gehört, die sich auf die Suche nach einem noch mächtigeren machen, um ihn zu huldigen? Nein. Die Suche konnte doch eigentlich nur das Ziel haben, sich des Nebenbuhlers zu entledigen. Da hatte dieser ausgesprochen unsympathische königliche Kollege, den wir damals ganz am Anfang unserer Wanderung begegneten, schon recht. Und dennoch wandern wir weiter, immer weiter. Niemals werden wir ankommen, niemals werden wir im Schnee oder im heißen Wüstenland versinken. Auch der Weg ins Weltall wird uns unserem Ziel ein bisschen näher bringen. Ich weiß das und ich bin mir sicher, dass es die anderen beiden auch wissen. Aber wir wandern. Das Gehen ist längst unser Ziel geworden. Langsam beginne ich, den Sinn oder wenigstens einen denkbaren Sinn in Balthasars Sprüchen zu begreifen. Schlimmer als die Schrecken unserer endlosen Wanderung erscheint mir inzwischen manchmal die Vorstellung, tatsächlich irgendwo anzukommen. Ich glaube, wir könnten die Vorwärtsbewegung unserer Beine, so qualvoll sie auch ist, gar nicht mehr anhalten. Wir würden unser Ziel, wenn wir es endlich fänden, wenn es endlich vor uns im Dschungel durch das Laub schimmerte, wie eine Dampfwalze überrollen. Ja, vielen Dank. Da weiß man jetzt gar nicht so recht, wo anfangen. wir halten ja die Vorgespräche kurz, weil sonst nehmen Sie die Unterhaltung vorweg. Aber ich hatte ja gesagt, ja, wir können uns über Religion unterhalten oder über Satz. Oh, weiß ich nicht. Bei Religion hast du so wie jetzt gerade auch so das Gesicht verzogen. Also wir wissen ja, worauf du anspielst, ne? Auf die drei Weisen aus dem Morgenland, die zumindest in der Bibel keine drei Könige sind und die auch nur in der Volkserzählung Kaspar, Melchior und Balthasar heißen. Mhm. Wie kamst du auf die Idee? Haben dich die Sternsinger genervt oder wie kommt man auf die Idee, diese Geschichte? Ich glaube, es gibt auch irgendwas, was dann immer in irgendwelchen Kirchengemeinden, es gibt da irgendwie die Legende vom vierten König oder so, den ich jetzt auch gerade nicht sagen könnte, wie die geht oder so, aber es gibt ja so Varianten über diese Geschichte, aber wie kommt man auf die Idee, diese Geschichte aus einer komplett, die so zu verfremden und die nachzuerzählen? Ich komme eigentlich eher vom Theater her als vom Schreiben, fühle mich gar nicht so als der große Autor. Mhm. Und vor ein paar Jahren haben wir heißt in diesem Fall meine Wagner Theatergruppe und ich, da gibt es am Anfang August immer so eine Kulturnacht und dann machen wir so ein kleines Halbstundenprogramm in der Regel. Mhm. Und das war so ein Programm und das bestand aus verschiedenen Alltagsszenen und zwischen diesen Szenen tauchten bei uns dann immer die heiligen drei Weisen aus dem Morgenlande auf und einer von denen hatte offensichtlich keine Lust mehr, der trottete so hinterher. Und dafür war ursprünglich dieser Text. Dann haben wir aber aus verschiedenen Gründen beschlossen, dass diese Produktion gar keinen Text haben sollte, sondern ohne Worte laufen sollte. Und das wurde dann, im Endeffekt wurde das, was der Text ausdrückt, damals stumm, durchaus auch dargestellt. Jetzt war der Text trotzdem da. Das heißt, die waren dann sozusagen gekrönte Nummern Girls oder ja, so sowas könnte man sagen. So dazwischen liefen die immer so hin, also zwei relativ noch einigermaßen begeistert und der dritte sehr jung, 16-jähriger Schauspieler noch, aber schon ja, hatte keine Lust mehr. Und für den war eigentlich ursprünglich mal dieser Text gedacht. Mhm. Das wäre ein ordentlicher Happen gewesen zum Auswendiglernen, oder? Ja, das wäre schon, aber das muss man dann halt, da muss man durch. Muss man durch. Ich weiß nicht, ob ich es geistig noch schaffe, aber ich habe auch ein Mannstücke gemacht von anderthalb Stunden oder so. Also Text ist, aber es wird schwieriger mit dem Alter, muss ich zugeben, ja. Ja, ich habe früher auch gerne auswendig gelernt, so gerade, was weiß ich, Hamlet-Monologe oder sonst irgendwas oder Shakespeare-Monologe und so. Also so ist dieser Text. Aber nie ganze. Ich habe nur einmal Theater gespielt und das waren so, keine Ahnung, ein paar Zeilen und dann hätte ich mal den Pylades spielen sollen, die Produktion, die ist aber dann nie im Schultheater, die ist aber dann nie... Das wären drei Iphigenie-Varianten gewesen in einem Stück zusammengeschoben. Also die ursprüngliche, von wem ist die, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Und dann die Goethe-Iphigenie-Szenen. Und dann gab es einen französischen, ich glaube, das war eine Operette oder so. Also die Iphigenie als Comedy-Operette. Und daraus, die hätte man dann auch sozusagen als reine Sprechversion und diese drei Iphigenien hätte man dann ineinander geschoben. Das war ein sehr, sehr avantgardistisches Projekt von unserem Theater-AG-Leiter. Aber aus irgendeinem Grund ist es dann implodiert. Ich glaube, weil die Leute Abi gemacht haben oder ich weiß es nicht mehr. Das wäre eigentlich ganz, ganz... Und Pylades, ja, das geht noch, das ist nicht so viel. Aber es geht ja es gibt ja wenig Sachen heutzutage, die man noch so als bekannt voraussetzen darf. Hygiene gehört schon nicht mehr dazu, glaube ich. Die drei Könige vielleicht gerade noch. Die drei Könige gerade noch, ja, zumindest. Aber auch da bin ich nicht mehr sicher. Also ich bin beruflich war ich lange, also ein paar Jahrzehnte lang Lehrer und ich kann mich so an eine Unterrichtsstunde erinnern, da habe ich Kain und Abel erwähnt und da gibt es dann schon ein Drittel, die damit nichts mehr anfangen können. Mhm. Unabhängig von Religion oder sonst was. Aber Kain und Abel ist jetzt für mich einfach so ein Ding, wo man Ich war ja auch mal Deutschlehrer, nicht so lange wie du vielleicht, aber ich war mal Deutschlehrer und habe dann immer auf Filme referiert und habe dann festgestellt, das waren natürlich alles Filme, die ich gesehen hatte, aber die Schüler nicht, ja, weil das die waren schon nicht mehr im Kino und noch nicht im Fernsehen und damals hat man noch Fernsehen geguckt, da gab es auch kein Streaming, Aber wollt ihr es ja nicht über die Jugend herziehen? Nee, aber das ist natürlich eine interessante Frage. Das hat vielleicht mit der Jugend auch gar nichts zu tun, sondern das ist eine interessante Frage, auf was man überhaupt noch rekurrieren kann. Ja. Ja. Also wir hatten jetzt im letzten Text hatten wir es mit schwäbischem Dialekt und auch noch Varianten davon. Aber die Frage ist natürlich auch immer, kann ich sozusagen auf, was weiß ich, das christliche Abendland oder Goethe, Schiller, keine Ahnung, Karl Marx oder sonst irgendwas, ne? Wenn ich irgendeinen Joke über Sein und Bewusstsein mache, kann ich dann damit rechnen, dass irgendjemand weiß, worauf ich jetzt anspiele? Wie geht man damit um? Wie geht ihr da? Ich meine, im Theater ist es ja nochmal eine andere Situation. Als bei einem Text. Bei einem Text kann ich vielleicht noch den Anspruch haben, dass wenn einer was nicht versteht, dass er es vielleicht nachschlägt. Aber im Theater muss ich es ja praktisch in dem Moment, wo es auf der Bühne passiert, eigentlich begreifen können. Wie geht ihr damit um? Oder wie gehst du damit um? Oder wie siehst du das? Ja, gut, im Theater hat man immer mehr Möglichkeiten, aber sowohl im Theater als auch in der Literatur, es muss nicht jeder alles und auf die gleiche Weise verstehen, sowieso nicht. Mhm. Und auf der anderen Seite, es funktioniert nicht, dass man immer bei Null anfängt. Irgendwas setzt man immer voraus. Aber manchmal ist es spannend und ich habe einer war ganz böse wegen diesem Text, weil ich hier das verfälscht hätte, weil der Meinung ist, Balthasar sei der Schwarze und nicht wie bei mir der und ich habe das dann nachgegoogelt lange und festgestellt, es gibt da wirklich verschiedene Versionen. Also wer der Schwarze ist von den Balthasar ist nicht klar. Das ist jetzt natürlich eine interessante, also sozusagen, du hast hier Fake News verbreitet über etwas, was ohnehin eine Legende ist. Ne? Also da ist ja von drei Weisen die Rede, aus dem Morgenland, also eigentlich aus dem Osten. Ja, und das ist ja schon im Osten, also es ist das Morgenland des Morgenlands, also wahrscheinlich aus Indien oder so. Wenn der jetzt aus Osten kommt, ist es eher unwahrscheinlich, dass er zumindest im Jahre Null oder im Jahre, wann ist er? Ich glaube, Jesus ist ja eigentlich im Jahre 4 oder 7 oder so geboren. In Anführungszeichen in echt. Ich habe es jetzt nicht mehr so genau im Kopf. Ich war mal in Rallye besser. Also im Jahr 7 oder so war der, wenn der aus dem Osten kam, wahrscheinlich eher nicht schwarz. Ne? So oder so nicht. Es sei denn, er war ein Südinder oder so. Ja. Aber wie auch immer, ja. Also das ist natürlich interessant. Kann man sozusagen etwas Fiktives fälschen? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie Ahab hat auch den letzten Angriff des Moby Dick überlebt, kann ja eigentlich keiner sagen, ich lüge, ne? Weil ja alle Dichter lügen. Ne? Also den Ahab gibt's ja nicht, ne? Und den Moby Dick auch nicht. Und nur Melville gibt's. Wie viel Freiheit hat man, also die berühmte dichterische Freiheit, wo würdest du Grenzen setzen? Grenzen, weiß ich nicht. Es gibt sicherlich Grenzen, die ich mir setze, aber ich, das ist jetzt nicht, gar nicht so bewusst. Man. Ist dir jetzt irgendwie, oder fällt dir was ein, wo du sagen würdest, ah, oder vielleicht jetzt gerade, wenn man, also finde ich jetzt gut, lass uns mal über Theater reden, weil ich habe die letzten drei, die ich jetzt hier vor der Kamera hatte, waren alles Lyriker. Da mussten wir dann immer über, nein, konnten wir immer über Rilke reden oder über sonst was, aber lass uns mal über Theater reden. Also ich schreibe in letzter Zeit so vor allem Lyrik, also das ist eher eine Ausnahme. Aber ich versuche mich gerade, es liegt dann nahe, wenn man Theater macht, auch mal an was Grammatischem. Ja. Würde man ein Theaterstück, aber wäre eher was Monologisches. Mhm. Aber was Grammatisches ist schwer. Was ist das Schwere dran? Warum ist es schwerer als, vorhin, also jetzt für mich war es heute, ja, für die Zuhörer ist es vielleicht zwei, drei Tage her oder je nachdem, wann sie das hören, hatten wir jetzt eben über Epik, Lyrik, Dramatik. Wie würdest du das auf der Achse, da du alles drei versuchst oder machst, wie würdest du es auf der Achse der Komplexität oder der, wie würdest du das einordnen? Also von mir aus subjektiv, was fällt dir am leichtesten? Momentan sicherlich, also kürzere lyrische Dinge, wobei kürzer dann auch zwei, drei Seiten heißen kann. Mhm. Erzählung, ja, wenn mir ein guter Plot einfällt, aber das ist eher selten. Also ich schreibe auch nicht sehr viele, ich schreibe sehr wenig. Und gut, Theater ist für mich eher etwas, was dann doch im Ergebnis ein kollektiver Prozess ist, den man durch einen Text anstoßen kann, aber dann muss es weitergehen mit anderen und mit Versuchen und mit Proben und so weiter. Gut, machen wir es so, überzeug mich. Warum brauchen wir heute noch Theater? Wir haben doch Netflix. Also wozu ist Theater, wozu brauchen wir Theater? Es gibt immer mehr, die brauchen es nicht offensichtlich. also sagen wir so, hat es Theater, also ich sag mal, ich hab da ziemlich viel gemacht im Studium, so bürgerliches Trauerspiel, Goethe, Schiller, Aufklärung, Barock und da kann man ja sagen, hatte das Theater, da gab es ja auch auch moralische Diskussionen. Ja, also die Diskussion, die es jetzt um Killerspiele gibt, die gab es damals über das Theater. Ne? Das verdirbt unsere Jugend, das führt zum Verfall der Moral und weiß der Geier was. Die Kirche hat gemotzt, weil natürlich die Schausteller am Sonntagmorgen auf dem Marktplatz irgendwie Show gemacht haben und die Leute vielleicht nicht in der Kirche waren und so weiter. Und im bürgerlichen Trauerspiel könnte man sagen, also so Lessing, Schiller und so weiter, gab es eine gewisse Selbstverständigung des Bürgertums. Und dann gab es natürlich verschiedene Phasen. Vielleicht in der Weimarer Republik hatte das Theater noch eine andere Funktion, sagen wir mal Wedekind und Co. Wir haben vielleicht in den 60er Jahren Peter Weiß, Dokumentartheater, die Ermittlungen und so weiter, also über die Auschwitz-Prozesse, so Funktionen, wo das Theater in die Gesellschaft eingegriffen hat. Und heute, ich meine, die Theaterstücke werden zwar besprochen im Feuilleton lang und breit, aber dass es so richtig knallt oder dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, für, was weiß ich, war das letzte Hochhut-Stellvertreter, wo es geknallt hat oder so. Also oder ja gut, die Stadt, was der Müll, die Stadt und der Tod, ne, von wie heißt er? Fassbinder oder was? Der Fassbinder, ja genau. Das war vielleicht das Letzte, wo es ein Theater, also wo Theater sozusagen einen gesellschaftlichen Kommentar abgegeben hat. Hat das Theater, oder wie siehst du das? Wann hat das Theater zuletzt wirklich Ja, man kann natürlich sagen, ja, das hat eine nur ästhetische Funktion, lass mich in Ruhe. Kann man natürlich so sehen, aber wie siehst du das? Welche Naja, Funktion hat es heute? das ist jetzt eine kurze Theatergeschichte hier, Ja, das war referiert aber an der Schnellvorlauf, ja. Schnellvorlauf, aber interessanterweise anhand von Autoren oder von Stücken. Und wenn es das heute nicht mehr gibt oder nicht mehr gäbe, weiß ich nicht, natürlich gibt es auch heute Autorenstück, aber vielleicht nicht mehr diese Knaller, wie du sagst. Aber wenn ich jetzt im Schnellvorlauf eine Theatergeschichte machen sollte, würde ich sie nicht anhand von Autoren und Stücken machen, Okay. Okay, sondern Theater ist was anderes für mich. Also Theater heißt für mich, ist für mich das Medium, das in der Tat noch die direkte Konfrontation mit dem Schauspieler, mit einem nichts wie zwischen uns beiden, was auch jetzt nett ist, aber ein Ersatz, ist was anderes. Also der Unterschied ist dann schon wirklich da zwischen einer wirklichen Unterhaltung beim Bier oder sonst wo und dem, was wir gerade treiben. Und Theater, dieses direkte Sehen, was dann eher eine Sache des Schauspielers, auch des Regisseurs ist, ja, das scheint mir immer noch, mir persönlich, etwas Wichtiges, Wertvolles. Also so vielleicht. Warum gibt es Konzerte, wenn es die CD gibt oder inzwischen Streaming gibt oder sonst was gibt? Aber ich gehe trotzdem noch auch in Konzerte gerne und Also du würdest sagen, das Theater als Performance ist so. ja, und da komme ich in der Tat auch mit dem, was ich schreibe, her. Also ich mache das jetzt seit 20 Jahren, schreibe ich ein bisschen, nicht viel sowieso. Aber ich habe mich jetzt im Gegensatz zu anderen zum Beispiel nie wirklich nicht sehr intensiv bemüht um irgendeinen Verlag oder so. Ich weiß es gar nicht, warum soll ich ein Buch haben, das dann 13 Leute lesen? Lieber noch der Mauerläufer das lesen, ich weiß nicht wie viele. Also gerne, natürlich. Also wir hätten übrigens 800, wir haben noch Sind 400 gerne. Exemplare, wir haben noch 400 Exemplare, das ist doch Exemplare etwas. zu Wenn ich verkaufen, ein also Buch vermittle, schaffe ich das nie. also wir haben 400 noch zu verkaufen, also 400 sind schon in irgendwelchen Buchhandlungen und so weiter und 400 liegen gerade noch im Lager, also wie gesagt, nochmal Werbeblock, Wunderbar. Leute, ja, Aber ich also hatte vor kurzem eine Lesung, da waren 32 Leute da und das ist wunderbar. Der Saal war voll, es war ein kleiner Saal natürlich. Also das sind Dinge, die mir dann wichtiger sind als die Veröffentlichung. Abgesehen vom Mauerläufer, das ist Ja. was Was ist der Reiz, also das hatten wir eben auch im letzten Gespräch. Also da haben wir es nur ganz kurz gestreift, Nachahmung durch Handlung. Ne? Das ist ja das, was du im Prinzip sagst. Das ist das, was Drama, also Schauspiel ist. Was ist der Reiz dieser Präsenz? Was ist der, also ich meine, klar, ist eine interessante Frage, warum gibt es Lesungen? Ne? Warum gibt es Theaterstücke? Warum sitze ich nicht einfach nur da und lese das Buch? Oder warum ist die Konserve was ganz, warum gehe ich ins Kino, wenn ich doch das zu Hause vielleicht am Fernseher gucken kann? Ja? Kino ist ja auch so ein komisches Zwischending, ne? Das hat sowas von, das ist so ein komischer simulierter Bühnenraum. Es tut so, als wäre es eine Bühne. Ist aber keine, weil da ist ja keiner, ne? Also, das ist ja trotzdem eine pure Konserve. Also sozusagen das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit, um nochmal was zu zitieren, was Leute nachschlagen können. Was ist der Reiz? Also einerseits, was ist der Reiz der Aneignung des Textes durch Regisseur und Schauspieler einerseits? Und was ist der Reiz der Konfrontation zwischen Schauspielern? Ja, das ist ja dann Set, Musik, was auch immer, ne? Es ist ja auch ein Gesamtkonzept. Diese Konfrontation dann mit dem lebenden Zuschauer sozusagen. Was Was passiert da? Naja, also an verschiedenen Stellen vielleicht. Verschiedenes, aber ich denke, es ist zunächst mal eine größere Konzentration des Zuschauers, die zumindest möglich ist. Mit 16 war ich auch mit meiner ersten Freundin im Kino, war die Konzentration nicht so groß auf den, aber in der Regel ist die Konzentration größer, als wenn ich zu Hause beim Fernseher sitze. Da muss man den Film zweimal gucken, einmal um ihn zu sehen und einmal, ja. Wenn es das wert ist, guckt man dann zweimal. Ich entsinne mich auch. Genau, also aber einerseits... Die Konzentration ist ja keine, also ist viel schwieriger heute geworden, also es ist eine andere Form von Konzentration. Auch bei einer Lesung, aber auch im Theater und im Kino vor allen Dingen, ist das eine. Und zum Zweiten ist es dann doch immer, ja, und sei es noch so vage, ein großes Wort für ein Gemeinschaftserlebnis. Zu großes vielleicht oft, aber auch wenn man das nicht immer nutzt, mit anderen darüber zu reden oder so etwas, aber allein die Möglichkeit, wenn man wollte, klingt einem ja auch keiner, ist etwas anderes. Schafft eine andere Qualität, finde ich. Also was ich, wie gesagt, bei meiner doch etwas oberflächlichen Schauspielerfahrung schon spannend fand, war die Auseinandersetzung mit der Rolle. Was macht es mit dir, wenn du jetzt nicht einen eigenen Text dir erarbeitest, sondern dich jetzt mit einer vorgegebenen Rolle beschäftigst? Was macht es mit dir? Ist das einfach Handwerk oder hat das irgendwie Einfluss auf dein Denken, Handeln, Sprechen, wie auch immer? Naja, man entdeckt schon Dinge in sich, die jetzt nicht identisch sein müssen mit der Rolle, aber es gibt niemanden, das ist jetzt gar keine Eitelkeit, sondern ist einfach so, es gibt niemanden, der eine bestimmte Rolle genauso spielen würde wie ich. Da ist meine Person da. Und ich muss kein Mörder sein, um Macbeth zu spielen. Natürlich nicht. Aber ja, wir sind da jetzt nicht mehr so sicher. Da können wir gleich mal drüber reden. Also es gibt ja gerade so die Geschichten, ja, dass was weiß ich? Ich sage jetzt mal weiße Menschen irgendwie Farbige plötzlich spielen. Ganz natürlich klassisch, ne, mit dem berühmten Blackfacing oder halt, da wird dann halt einer angemalt, aber dann gibt's auch irgendwie farbige Menschen, die plötzlich Macbeth spielen oder Othello wird halt von irgendjemand gespielt oder dann heißt es plötzlich, jemand, der nicht farbig ist, darf den Text einer farbigen Autorin nicht ins, keine Ahnung, Deutsche oder sonst was übersetzen. Du hast auch eine Passage drin, also ich will das jetzt gar nicht da mit dem Finger drauf zeigen. Also ich wollte noch fragen, war interessant, was war das? Sie halten uns, oder sinngemäß, also sie halten uns für harmlose Idioten und nicht für gefährlich irre. Also das ist ja so eine Wortwahl, die jetzt bei manchen Menschen inzwischen schon auf Widerstand stößt, ne? Also dass da psychische Abweichungen in irgendeiner Weise, thematisiert werden. Aber mich würde jetzt interessieren, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem harmlosen Idioten und einem gefährlichen Irren? Und dann können wir gleich nochmal auf das andere Thema kommen. Unterschied ist die Gefährlichkeit. Ganz einfach. Okay. Es ist natürlich ein Rollentext und das bin ich als Schauspieler eher gewohnt und ich bin jetzt auch bei allem, was ich schreibe, ich schreibe gerne in der Ich-Form, aber dieses Ich ist nicht so auf keinen Fall identisch mit mir. Es ist aber auch nicht anders als jedes Schreiben, ist autobiografisch, aber doch nicht immer auf so eine platte Form. Also ich fand es auch interessant, jemand, ein Autor sagte mir kürzlich, in Sachtexten gendere ich. Ja? Was ja impliziert, dass er in seinen fiktionalen Texten das nicht tut. Ja, jetzt können wir auch sagen, in Sachtexten würde ich darauf achten, jemanden nicht Idiot oder Irrer zu nennen, aber im fiktionalen Text ist es okay. Ist es so? Also entweder ist es doof oder nicht, oder? Also, weiß es nicht. Na, also für mich ist es ein also wie gesagt, es ist ein Rollentext. Der, das heißt nicht, dass dieses Ich nicht doof sein kann. Es gibt viele. Also, vor kurzem ein Märchen bearbeitet für eine Aufführung. Die schöne Makrone von Brahms dann vertont. Da gab es dann ein deutsches Kunstlied und so weiter. Ich habe eine moderne Fassung dazu gemacht und der Tieck, der das geschrieben hat, ja, der lässt da den einen da auch von Mohren und Heiden gefangen nehmen. Stellen Sie die Frage, was macht man damit heute? Ich habe sie dann in meiner Fassung offenstellen können, aber ich kann nicht in diesem Märchen dann sagen, das waren People of Color. Es ist dann so absurd. Was hast du gemacht? Hast du es dann so gelassen oder was hast du gemacht? In meiner Version habe ich zunächst mal den Originalsatz gelesen, dann aber quasi das Publikum befragt, wie sagt man heute, also Moor sagt man auf keinen Fall mehr, darf man überhaupt Heide noch sagen, was nimmt man stattdessen und so weiter. Also ich habe es ironisiert, ich lasse mir auch, sagen wir mal, jetzt nicht alles verbieten, aber dass man da natürlich heute das auch nicht mehr so selbstverständlich machen kann, ist klar. Also ich finde es schon interessant, ne? Also ein Nichtmörder kann einen Mörder spielen, aber kann, was weiß ich, eine, also es gibt jetzt zum Beispiel eine neuere Star Trek-Serie, in der ein homosexuelles Pärchen in der Tat von zwei Homosexuellen gespielt wird. Aha. Das würde aber ja ein Schauspieler sagen, naja, ich bin Schauspieler, ne? Wenn ich einen Mörder spielen kann, kann ich auch einen Homosexuellen spielen. Also ja. Würde ich auch sagen. Und also da ist für mich dann Theaterspielen bei aller Literatur und Liebe zur Literatur kommt immer auch noch ein bisschen aus dem ganz banalen Verkleidungs was man als Kind gerne macht, sich verkleiden und eine andere Rolle einnehmen und auch den Indianerschmuck aufsetzen, warum nicht, oder den Indigenen, also. Ja, also das heißt, das hieße ja, also im Prinzip, ich kann mich ja nur verkleiden, wenn ich sozusagen irgendein äußeres Merkmal einer anderen Person nehme und dann sage so, ich habe jetzt, was weiß ich, einen Besen und jetzt tue ich so, als wenn ich drauf reite, dann bin ich jetzt für jeden als Hexe erkennbar, sage ich jetzt mal. Oder, also ich muss praktisch immer, also verkleiden bedingt doch und auch vielleicht sogar Schauspielern bedingt doch, dass ich so eine Art, ich sage jetzt mal Vorurteil oder eine Typisierung nehme und die imitiere, oder? Also ich sage jetzt mal, wenn ich einen König spiele, muss ich mir ausdenken, wie ein König spricht und damit benutze ich aber das sozusagen mein Vorurteil oder auch das Vorurteil des Publikums über den König, um den König spielen zu können. Weil sonst bin ich ja nicht, wenn der König ganz normal redet, dann ist er ja nicht erkennbar als König. Oder wie muss man sich das vorstellen? Also es funktioniert doch nur über Vorurteile. Zunächst mal erinnert es mich an einen schönen Satz, aber der darauf angesprochen wurde und der sagte, den König spielen die anderen. Es kommt darauf an, wie die mit mir umgehen, nicht was ich spiele. Ich kann machen, was ich will. Wenn die anderen es nicht spielen, dann bin ich das nicht. Anderen müssen spielen, was sie von mir halten. Aber ja, also natürlich glaube ich, dass man Klischees immer wieder hinterfragen sollte, hinterfragen muss. aber ich kenne niemanden, der ohne Klischees lebt, und natürlich sind es ein Hilfsmittel, mit dem wir den Alltag gestalten, dass ich zunächst einmal der Meinung bin, du verstehst vielleicht was von Literatur, meine Hypothese, kann man auf eine bestimmte Weise miteinander reden, die vielleicht, meine 10-jährige Cousine nicht sofort auf die gleiche Weise kann, weil sie noch nicht so viel Erfahrung hat. Das ist eine Hypothese, vielleicht stimmt's ja gar nicht oder gar nicht möglich, aber mit solchen Hypothesen bestreiten wir unseren gesamten Alltag. Und also interessant fand ich das, was du gerade gesagt hast, mit dem, den König spielen die anderen. Also ich tue jetzt so, als bin ich der König, aber wenn die anderen nicht so tun, als wäre ich der König, dann funktioniert es nicht. Das ist ja so dieses Konzept des Sprachspiels, das Wittgenstein hat, ne? Also dass er sagt, im Prinzip ist Sprechen, ja, also ich sage irgendwas, was weiß ich, es zieht, Hajo, mach bitte die Tür zu, ja, und dann verstehst du, was ich sage und machst die Tür zu, dann weiß ich, dass mein Spielzug, diesen Satz zu sagen, Erfolg gehabt hat, indem du die Tür zumachst. Ne? Und wenn ich es ohne Bitte sage, guckst du mich vielleicht nur komisch an und dann weiß ich, okay, irgendwas an meinem Spielzug hat nicht funktioniert. Ja, jetzt mal so, ich glaube, er macht es mit Steinen und Bauen und so, aber im Prinzip läuft es ja auf selber raus. Also das ist dann dasselbe. Also das spielt unter anderem auch eine Rolle beim absurden Theater, da haben wir uns damit beschäftigt. Weil da ja Sprachspiele sozusagen geschreddert werden. Ne? Also wenn bei Warten auf Godot oder überhaupt bei den ganzen Beckett-Stücken, ich glaube, diese Beckett-Stücke, da habe ich das Gefühl, dass die nahezu voraussetzungslos sind. Also die benutzen ja so ganz komische, ne, da ist eine Person in so einem Sandhaufen eingegraben bei Happy Days oder in einem anderen Stück klettern die dauernd irgendeine Leiter zu einem Fenster hoch und in einem anderen Stück stehen zwei Typen da und warten auf einen dritten und der kommt nie und sie gehen aber auch nicht wieder weg oder so. Das sind ja vollkommen, wie soll man sagen, verhältnismäßig kontextlose, was hätte ich gesagt, kulturfreie Settings, oder? Also bei Beckett. Wenn zwei Typen da stehen und auf einen dritten warten, dann gibt es ein Verhältnis, also auf der Bühne ein Verhältnis zwischen diesen zwei Typen. Ob genau, also, aber es ist alles sozusagen, es gibt in dem Sinn kein, also dieses kulturelle Umfeld, was wir jetzt vorher hatten, ne? Ob wir nicht wissen, ob jetzt die Leute das als Geschichte über die drei Könige erkennen, das stellt sich jetzt an der Stelle nicht. Es stellt sich höchstens die Frage, ob es vielleicht jetzt jemand sieht, wenn es jetzt jemand in der Kultur sieht, der sagt, ja, kein Wunder, der kommt vielleicht 5 Stunden später, ist doch ganz normal. Das mag sein, ja, dass es da Varianten gibt, aber im Prinzip sind doch gerade Beckett-Stücke verhältnismäßig kulturell voraussetzungslos, oder? Kommt mir zumindest jetzt, also ich habe da jetzt vorher nicht lange drüber nachgedacht, aber das ist mir vorhin eingefallen, als du sagtest, dass das alles immer irgendwie eingebettet ist. Da dachte ich, ist es eigentlich bei Beckett so? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht, also. Liebe Leute, die ihr das hört oder seht, kommentiert. Ich bin bei Wittgenstein. Mein Gott, wir kommen hier in den, ich bin jetzt. Das ist das Kulturprogramm. Ich mal Text zurück, weil ich glaube, natürlich ist es ein Spaß über die drei Könige. Klar. Aber ich denke, das Gefühl, dass man nicht das erreicht, was man will, dass man nicht ankommt, dass man sich Mühe gibt und es wird nichts, ist auf der anderen Seite auch ohne die drei Weisen aus dem Morgenlande vielleicht doch für nachvollziehbar. Ja, genau. Kommen wir nochmal auf den Text. Also im Prinzip ist es ja auch die Parole. Also erstens, die eine Idee ist ja, was, wenn die Krippe nicht gefunden hätten, ne? Also das ist ja eine interessante Frage, was, wenn die Wissenschaftler falsch gelegen haben? Das ist ja vielleicht, da können wir auch lange drüber reden. Und der eine Satz, den du ja indirekt parodierst, ohne ihn hier zu nennen, ist ja dieser Spruch, der Weg ist das Ziel. Ja, das umspielst du so etwas, aber du sagst an der einen Stelle, du selbst bist der Weg. Und dann fand ich eigentlich noch die Passage interessant, und da kann man natürlich auch nochmal theoretisch eine halbe Stunde drüber reden, machen wir aber nicht. Ich fand die Idee ganz witzig, dass eben die Kinder, die die drei Könige nachahmen, dass die den drei Königen ähnlicher sind als die drei Könige nach 1000 Jahren. Also dass sozusagen die Nachahmung dem Original näher ist als das Original. Und das wäre doch ein schönes Schlusswort. Vielleicht ist die Literatur der Welt näher, als die Welt sich nahe ist. Schönes Schlusswort, ja. Gut. Also, liebe Leute, wenn ihr den Text nochmal nachlesen wollt, Mauerläufer 8, unter Bestellung an mauerläufer.org. Und da gibt es auch noch viele andere schöne Hefte. Wir freuen uns, wenn Buchhandlungen das Heft haben möchten. Und natürlich, es gibt eigentlich nichts, was besser ist als Weihnachts-, Geburtstags-, Hochzeits- oder sonst wie Oster- und Pfingstgeschenk. So ein Mauerläufer-Abo zum Beispiel auch. Gut. Ajo, vielen Dank für diesen Ausflug vom Morgenland bis zur westlichen Philosophie. Ja, man muss ja immer mal ein bisschen den Leuten Horizonte öffnen, ne? Und vielleicht fangen sie jetzt an, die philosophischen Untersuchungen von Wittgenstein zu lesen. Das wäre doch. Das ist doch die ideale Lektüre über Weihnachten. Ja. Okay. Gut. Vielen Dank, liebe Leute. Lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye.